also nach den Gesetzen der Evolution. Die Evolutionstheorie zeigt wichtige Kriterien, nach denen sich die Selbstorganisation des Lebens vollziehen könnte. Die Variation und die Auslese. Ich sage könnte, weil es sich hier um eine Theorie handelt, um eine Annäherung. Diese Theorie wird weiterentwickelt, es gibt neue wissenschaftliche Positionen. Hier wirkt eine Art Evolution der Theorien. Doch welche Positionen es in der Zukunft auch geben wird, alle werden von dem Wunder des Lebens künden müssen. Von einer Kraft, die sich gestaltet, Formen ausbildet, die sich an immer wandelnde Bedingungen anpasst, um sich zu erhalten. All diese Theorien werden zeigen, in welch erstaunlicher Weise sich das Leben organisiert, wie es sich entwickelt und weiterträgt, werden die gemeinsame Abstammung der Arten zeigen und wie sie in einem gewaltigen Beziehungsnetz miteinander und durcheinander existieren. Eine wundervolle Fülle, eine unüberschaubare Vielfalt, ein sich wandelnder, nicht versiegender Formenreichtum. Tekas blickt gerührt. Für einen kurzen Moment scheint mir, als hätte er Tränen in den Augen. Doch vielleicht ist es auch nur der Schweiß, der uns in dieser prallen Sonne das Gesicht herunterläuft. Wir beschließen, wieder zurückzuschwimmen. Plötzlich sehe ich, dass sich weit hinten am anderen Ufer etwas bewegt. Ein Bauer schwingt eine kleine Rute und treibt sein Vieh ans Wasser. Eine Herde strahlend weißer Kühe. Die Kühe bewegen sich sanft, senken ihre prächtigen Köpfe und trinken. Dieser Anblick berührt mich auf seltsame Weise. Solange es noch hell gewesen war, hatte ich mich zurückgezogen und Notizen gemacht. Nun aber stieg der Mond über die Gipfel und wir saßen unter dem Maronenbaum. Kühle Luft zog über die Hänge. Tekas entfachte ein kleines Feuer. Darüber erhitzte er Wasser in einem gusseisernen Gefäß. Mit dem Finger prüfte er die Temperatur. Er nickte, streute einige Kräuter hinein und ließ den Sud kurz aufkochen. Dann füllte er zwei Holzbecher und gab aus einer Flasche noch je einen großzügigen Schuss hochprozentigen Alkohols hinzu. »Dieses Getränk finde man nur in diesen Bergen«, erklärte er. »Es heiße Boti und bringe die Zellen wieder in Schwung.« Schon der erste Schluck aus dem dampfenden Becher überzeugte mich davon. Die Hitze stieg mir so in den Kopf, dass ich die glühenden Backen aufblies und mir Luft zufächelte. Boti schmeckte so, wie Baumharz riecht, mit einer leicht bitteren Note. Man fühlte sich auf eigentümliche Weise der Natur dieser Berge verbunden. Nach zwei weiteren Schlucken war mir dieses Getränk ein guter Freund. Ich lehnte mich zurück und ließ meine Füße vom Feuer wärmen. In welch eigenartiger Situation ich mich befand. Ich saß hier irgendwo in den Bergen an einem Lagerfeuer, während in Amsterdam der Tag zu Ende ging. Was Alma wohl tat in diesem Moment? Ob sie an mich dachte? Ich geriet ins Grübeln. Wie schnell alles gegangen war. Die Schwangerschaft, die Abtreibung, die Trennung. Hatte ich überstürzt reagiert? Vielleicht wäre es tatsächlich zu früh gewesen, Kinder zu haben. Vielleicht hätten wir noch 2 Jahre warten sollen. Aber trägt man nicht Verantwortung, wenn aus der Lust ein Kind entsteht? Wie beurteilen Sie, fragte ich, ohne aufschauen zu können, wie beurteilen Sie das Sexuelle? Tekas hatte still in die rötlich-gelben Flammen geblickt, als habe er mein Nachsinnen nicht unterbrechen wollen. »Das Sexuelle? Was meinst du?« »Wie passt es zusammen mit der Allkraft?« Tekas hob den Kopf. Sein Blick war merkwürdig verständnisvoll. »Oh, auch der Sex zeigt das Wirken der Allkraft. Er ist eine Richtung, die dem Leben eingeschrieben ist, eine Möglichkeit, dass sich Leben aus Leben neu erschafft, dass es sich weiterträgt und fortentwickelt. So verstehe ich gut, dass die alten Kulturen Fruchtbarkeitsgötter anbeteten. Auch ich begreife den Sex als etwas Höheres und würde ihn, vor allem wenn er sich mit Liebe verbindet, als eine Art heiligen Akt bezeichnen.« »Eine Art heiliger Akt? Die Religionen sagen da aber etwas anderes.« »Nun, die Religionen haben unterschiedliche Gründe, der Sexualität misstrauisch gegenüberzustehen. Sei es, dass sie in dem Trieb eine Macht sehen, die gesellschaftliche Unruhe erzeugt, Neid, Eifersucht und Missgunst schürt, Unzufriedenheit, ja, Unglück verursacht, moralische Maßstäbe torpediert, finanzielle, demografische und politische Probleme schafft. Sei es, dass die Religionen die sexuelle Lust fürchten, das Triebhafte, die Freude, die Erfüllung, diese ganz eigene Macht des Geschlechtlichen, die eine starke Wirkung auf die Menschen hat und eine Konzentration auf Gott stören kann. Doch wer hatte den Menschen das Lustempfinden gegeben, wenn nicht Gott? und so sehe ich den Sex als ein höheres Prinzip und Vermögen, ein Wogen, ein Übersteigen eigener Grenzen, eine Art Wunsch jener Kraft, die im Leben wirksam ist, am Leben zu bleiben. Ich schaute zu Tekas herüber. Gut gelaunt füllte er unsere Becher, während er von einem Mann erzählte, der ihn vor einigen Monaten besucht habe. Gemeinsam hätten sie die ganze Nacht Booty getrunken. Zunächst sei der Mann zurückhaltend gewesen, weil er in seinem Reiseführer gelesen habe, dass selbstgebrauter Alkohol die Augen blind machen und den Körper lähmen könne. Dort hinten hatte er sein Zelt aufgeschlagen. Tekas deutete zu einem Holunderstrauch. Und als der Morgen graute, ist er davongewankt und schlafen gegangen. Er schlief lange, dann aber erwachte er. Und er konnte kaum atmen, konnte nichts mehr sehen und sich nicht bewegen. Laut schrie er, verzweifelt, ich lief zur Hilfe. Und was sah ich? Seine Füße schauten unter dem Zelt hervor. Er hatte sich so betrunken, dass er den Zelteingang nicht mehr gefunden hatte und unter den Zeltboden gekrochen war. Tekas lachte. Dann fragte er mich, wo ich mein Zelt aufgeschlagen habe. »Oh, zum Glück habe ich einen angenehmeren Schlafplatz«, erklärte ich und beschrieb das Lager, das Heko bei mir eingerichtet hatte. Ich erwähnte die Offenheit meiner Gastgeberin, ihre Freundlichkeit und Großzügigkeit. Tekas sah lächelnd zu mir herüber, und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich mich in Hekubas Gegenwart sehr wohl fühlte. Dann aber dachte ich plötzlich wieder an Alma. Ich überlegte, sollte ich mit Tekas über meinen Kummer sprechen, über die Abtreibung unseres Kindes? Was würde er dazu sagen? Ich unterdrückte diesen Impuls und nahm einen Schluck aus dem dampfenden Becher. So erzählte ich stattdessen von meiner Herkunft, von meinem Beruf als freier Journalist, dass ich Glossen und Kolumnen schrieb über das Leben in Amsterdam, über Graffitis, Drogen und Tourismus, über die Metro, Stadtpolitik und das Wetter. Und plötzlich schien mich ein Heimweh zu packen, denn ich beschrieb die Gassen und Grachten, den modrigen Geruch, der morgens manchmal über dem Wasser lag, die hohen und schmalen Häuser mit ihren unverwechselbaren Fassaden, das Leben auf den Straßen. Ich erwähnte das Rijksmuseum, den Palais op de Dam und die alte Kirche, Oude Kerk, auf deren Vorplatz sich hauptsächlich Bordelle befanden. Ich lachte, dann hielt ich inne. »Aber ich werde wohl nicht zurückkehren«, sagte ich, »denn ich werde nach Utrecht ziehen oder Den Haag.« »Warum?« fragte Tekas. Ich zuckte mit den Achseln und trank noch einen Schluck. »Amsterdam hat mittlerweile etwas Beklemmendes für mich. Ich muss andere Luft atmen.«